Musik aus dem Staat Michigan im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Los ging's mit der Band Frost, auch wenn der Song sich original wie The Move aus England anhört. Black as Night heißt die Nummer von Frosts drittem Album Through the Eyes of Love. Die Platte erschien 1970. Kopf der Gruppe war der Sänger und Gitarrist Dick Wagner. Und der tauchte später einmal in der Band von Lou Reed auf. Danach gab's einen leicht psychedelischen Track von der ersten LP Bob Seger's. The Bob Seger System hieß die Band damals, 1968, und der Song heißt Tales of Lucy Blue. Gerade eben, das klang schon eher wie Detroit Rock à la MC5 und Stooges. Third Power heißt die Band, leider kenne ich von ihnen bisher nur diese Nummer. Persecution heißt sie, und da ist eine Menge Wut zu spüren, finde ich. Um Missachtung und Verfolgung geht es da und um Enttäuschung. Aber ich habe den Songtext bis jetzt nicht ganz verstanden, aber ich werde die Platte bestimmt noch öfter hören.